So, was fangen wir an? Müssen wir noch irgendwas zum letzten Podcast irgendwas sagen? Nee. Live machen wir heute noch nicht. Das hört sich auf dem Android-Tablet einfach scheiße an. Da brauchen wir PC für. Außerdem machen wir das ja bei dir. Was ich jetzt schon im Kopf höre, wir hören uns voll den Hall hier an. Das ist auch der ungünstigste Raum, den wir haben, für einen Podcast aufzuzeichnen. Schön gefliest, ist immer klasse, gibt einen guten Ton. Aber da müssen die Leute heute mit leben. Das ist mal eine Ausnahmesituation. So, heute haben wir Agent Schmidt hier. Nee, Genau. Agent Smith oder Nee, Agent Schmidt? Agent Schmidt. Agent Schmidt. Stehst du mit TT drin? Mit DT. Ach, mit D. Oh Gott, ich glaube, ich habe das mal irgendwo falsch geschrieben. Irgendwer schrieb mir auch schon, immerhin freut sich. Ach ja, genau. Schiebsass freut sich, dass sie mal einen nicht kennt. Aber sie hat allerdings auch die Spikemans verpasst. Das ist wohl auf iTunes noch nicht aufgetaucht, da kannst du dich mal drum kümmern. Das nicht auf iTunes? Nee, ich Okay. weiß auch nicht Ja. warum. Das macht Pothosen eigentlich selbstständig, aber. So, wir sagen erstmal Hallo. Hallo. Schon mal vielen Dank für Hallo. die Clubmate. Ja, bitte, gerne. Probieren wir die auch endlich mal. Können wir nachher live berichten, wie uns diese schmeckt? Ich glaube, wir fangen auch gleich an. Ne? Große Vorreden haben wir sonst oder haben wir noch was? Nö, anzukündigen? Nö, eigentlich nicht. Ne? Bisschen früh diesmal der nächste Gast, aber durch Urlaub und so. Und jetzt kommt auch Weihnachten. Ja. Ja, ich bedanke mich auch für die Clubmate. Ist eine schöne Idee und ich finde es gut, dass du die schon eingetragen hast in der Clubmate-Karte. Ja, kein Ding. Fangen wir einfach mal an mit unserem Fragebogen. Wie Ja. kommt dein Name zustande? Da geht's ja schon mit los. Eigentlich durch einen Kumpel, damals bei der Bundeswehr, ich war noch bei der Luftwaffe, war öfters mal im Ausland unterwegs und jedes Mal, wenn ich dann wiedergekommen bin, er dann gefragt hat, ja, was hast du denn gemacht, wo warst du denn? Ich sage, ja, könnte ich dir zwar sagen, aber danach müsste ich dich töten. Und dann sagt er, ja, Agent Schmidt war wieder unterwegs und hat den Libanon geräumt. Ja, alles klar. Und daher der Name, also ist ein bisschen haften geblieben. Was hast du denn bei Bundeswehr gemacht? Beim Luftwaffe? Wartungsmechaniker war ich an der Transall. Oh, cool, auch nicht schlecht. Vom Beruf her schon gewesen, irgendwas geeignetes oder? Ich habe vorher Kfz-Mechaniker gelernt. Ja, Transall. Und dann, ja. Und Ja. dann Flugzeug. Also Kfz-Mechaniker ist dagegen ja Feinmechaniker gegen die Transall. Oh, sag das nicht. Also, sag das nicht. Ja gut, ich habe so genau noch nicht drauf geschaut auf das Gerät, aber ich habe immer nur, wenn ich an Transall denke, irgendwie alles in extrem robust vor Augen. Ja, das ist es auf jeden Fall, Sehr klar. grob, ja. Ja. Ja. Ja, stimmt. Wie lange bist du schon dabei? Seit September 2008. Da haben wir uns mal getroffen, ne? Das war so dieses. Ja, Ja, stimmt. das war. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, das war mein 30. Cash. Ja, stimmt. Wo wir uns Der war getroffen haben, da stand ziemlich. ich ziemlich verloren im Wald. Ja, das ist wahr. Mit meinem Handy, das null Empfang hatte. Und ich war sehr dankbar, dass du vorbeigekommen Es war kurz vor dem Buxtehude-Event. Da Ja. kam der V2-Cacher, war sozusagen im Zulauf hier. Und deswegen hatte ich es dann auch ein bisschen eilig. So sind wir dann am Schweinsgalopp durch den Wald. Aber hallo, ja. Doch, da kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Ja, das stimmt. Kam's habe ich es unter uns gebrochen. Ja. Was haben wir da als nächstes? Wie viele Caches hast du jetzt? Jetzt bin ich bei 2200 und ein Knick. Das ist ja auch noch nicht mal so viel eigentlich, ne? Geht. Also für Ist 3 Jahre gut. heutzutage. Also geht jetzt nicht von Richtig. früher, aber für heutzutage ist das Ja. eigentlich. Geht. Ja, Geht eigentlich noch. na, wenig ist übertrieben, aber also ja, doch, ist noch wenigstens. Also Genusskescher wieder einigermaßen. Einigermaßen, ja. Ich habe auch schon meine Power-Trails hinter mir, also ist das nicht. Ja gut, die Erfahrung muss man machen. Ja. Ja, wenn man sie nicht ausprobiert hat, kann man sie in meinen Augen auch nicht beurteilen. Also Eben, ich habe auch richtig. einen gemacht. So. Ja, Ich gut, ich finde. habe auch schon Powertrails der unterschiedlichen Art kennengelernt. Also ich habe einen gemacht, ich weiß nicht, Marathon, sagt er euch was? Nee. Das ist, ich sag mal, eine Mystery-Serie, also so Nein. Marathon ausgeschrieben in der Ach, Nähe von Bremen, das Ding. ja. Also der war super, Ich super glaube. gepflegt, das Ding. Also, der hat richtig Spaß gemacht. Der Marathon ist deaktiviert zurzeit. Ach so, dann siehst Also, du. das Das ist Ding ist mir irgendwie. auch irgendwann zugelaufen. Also, die Koordinaten Ah, für ja. den. Ich habe ihn aber nicht gemacht, aber ja, deswegen, dann weiß ich, dann ist mir das ein Begriff, ja. Wie bist du zu diesem schrägen Hobby gekommen? Ja. Wie die Jungfrau zum Kinde, sage ich mal. Also ich habe damals eine Karte gesucht fürs Handy zum Mountainbiken und wollte, habe mir eine Fahrradhalterung gekauft für das Ding, wollte nur eine Karte haben mit Kompass und allem drum und dran, damit ich hier so ein bisschen durch die Fischberger Heide schrubben kann. Und dann habe ich in diversen Foren, habe ich da mal geguckt, was es da so gibt und einer hat dann geschrieben, ja, ich benutze die und die Karte und die benutze ich auch zum Geocachen. Ja, Geo, was? Nie was von gehört, ich denke mal. Gut, einmal Copy-Paste bei Google rein und dann bin ich dann auf geocaching.de bin ich dann gelandet Und da war dann eine nette Erklärung, was es dann alles ist. Und irgendwie mit Schatzsuche und allem Schickimicki. Und die haben da auch eine schöne Karte da. Und ich bin ja nur davon ausgegangen, ich sag mal so 50, 100 Dinger irgendwie zu finden. Und wo ich die Karte dann aufgebracht habe, dann glühten mir dann irgendwie tausende von Punkten entgegen. Und wo ich dann auch näher auf meine Homezone heraufgegangen bin, habe ich gesehen, dass alles voll war. Damals war noch hier das Bundeswehrgelände, war noch richtig gut vermietet mit dieser Panzerstraßenserie, ja. Ich glaube von den Weißen oder so. Ja. Du hattest, glaube ich, auch noch diverse. Ja, damals hatte ich noch welche liegen, weil genau. Die gab es ja noch nicht. Genau. Und ja, da war ich neugierig. Und dann musste ich noch ganz umständlich, also da habe ich mich dann nämlich gesehen, ja, geocaching.com ist die größte Plattform, da habe ich mich dann auch gleich angemeldet. Dann auch der Schnellschuss mit dem Namen, Agent Schmidt. Dann, wie gesagt, musste ich noch ganz umständlich die Koordinaten umrechnen, denn das Handy, das konnte, oder diese Software konnte nur dieses UTM, also konnte nicht mal WGS 84, sondern UTM, das musste ich nur noch irgendwie umwandeln, das war total nervig. Ja, dann los und der erste war der Mittelmann Wulfrath. Existiert, glaube ich, auch nicht mehr. Das war dieser komische Feuerlöschkopf an der Kreuzung von der Panzerstraße. Ja. Ach so. Das Ding ist jetzt auch total auseinandergenommen schon. Also und wie gesagt, das war der erste. War auch total easy zu finden, das Ding. Ja, stimmt. Und ja, dann war ich eigentlich angefixt. Aber es ging dann weiter. Genau, dann habe ich dann noch irgendwie, wie gesagt, ein paar von der Panzerstraßenserie gemacht. Da habe ich deinen noch gemacht, den Dreizack. Ach man, der hat lange gelegen, ja. Und das war auch abgefahren. Das war ja schon dieser komische Stein. Das war ja für mich schon erhöhte Schwierigkeit. Ja, heute kennen ihn fast alle. Ja. An der Form und Farbe gleich würde ich ihn heute sofort erkennen. Damals habe ich den Baum abgesucht, habe den Stein hochgehoben, weder unter ist er auch nicht, habe den Stein wieder hingelegt. Bis ich dann gemerkt habe, Moment, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Das war schon lustig. Nee, aber ich war gleich eigentlich Feuer und Flamme, war gleich angefixt. Das geht ja den meisten so. Ja. Also zumindest am Anfang. Viele hören ja auch dann doch nochmal wieder auf, aber gerade am Anfang geht es ja. Sind ja Kinderträume, die da waren. Ja, irgendwie, ja, klar. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, ne? Also, ja. das war nett. Kinder haben da keinen Bock drauf, und die ganzen 40-Jährigen. Ja, genau. Die haben so eine Midlife-Crisis, die du machen musst. Stimmt. Wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Ja, Mitte 40. Das reicht auch. Es geht nur darum, dass die Leute eine Vorstellung haben, was wir hier am Tisch eigentlich sitzen. Bist du ein Eventgänger? Also, ich habe jetzt ungefähr 5, 6 Events, normale Events besucht, ein Mega-Event, Lost in MV. Ah. Und das war nett, das war echt klasse, das hat richtig Spaß gemacht. Obwohl wir gnadenlos abgesoffen sind. Ich die Bilder gesehen. War super. Ja, ansonsten, ich sag mal, ein paar kleine Events hier in der Gegend. Ansonsten bin ich eigentlich kein großer Eventgänger. Das hält's am Grenzen. Wie hast du die Koordinaten von deinem ersten versteckten Cache ermittelt? Hast du überhaupt schon einen versteckten? Nee, habe ich noch nicht. Ah, ich hab mal mitgeholfen. Geile Frage, ja. Hätte mal vorher gucken können, nee, dussel dich. Nee, ich habe mal mitgeholfen, einen Cache zu verstecken. Und da hatte ich aber schon das GPS, das 60er. Wie habt ihr das gemacht? Einmal hin und... Einmal hin und dann, wie gesagt, dann habe ich gemittelt. Dann stand ich dann erstmal 5 Minuten da und habe erstmal die Koordinaten gemittelt. Passte einigermaßen. Damit bist du heute schon weit vorne, ja, glaube ich. Ja. Ich habe bei manchen das Gefühl, das fällt so aus dem Fenster oder wird grob die Richtung genommen. Echt, also das ist... Welche Internetseiten außer geocaching.com oder geocaching.de nutzt du noch im Cache-Bereich? Also ich gucke ab und zu mal im grünen Forum nach, aber wirklich nur alle Jubeljahre, weil da passiert irgendwie nichts. Oh. Nicht viel, sag ich mal. Also bis auf ein bisschen Rumgezicke ist da eigentlich nicht so viel los. Also ich weiß nicht, es juckt auch nicht so doll. Und ansonsten höre ich mir gerne Podcasts an. Das war's eigentlich. Oh, es gibt jetzt auch ein neues Forum. IG Geocaching. IG-Geocaching. Das sagt mir jetzt gar nichts. Naja, im Moment sieht es auch noch eigentlich aus wie das Grüne fast, aber das ist von dem Schweiger, das ist von der See oben. Die wollen das praktisch so als Gegenmodell nicht, ne? Was ist das? Sie möchte einen netteren Ton vor allen Dingen haben. Okay. Also sie möchten so dieses von der grünen Hölle, wo es ja noch, ne, ab dem vierten Post spätestens kommt das Wort Arschloch vor oder ähnliches. Und das möchten sie gerade nicht haben. Okay. Also das ist jetzt ganz neu. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das durchsetzt oder nicht. Ich gucke in gar kein Forum mehr rein mittlerweile, weil da ist nicht wirklich was Neues drin. Und die Fragen, die da drin sind, da frage ich mich manchmal eher, lass das mit dem Hobby lieber. Nee, ist wirklich einfach so. Was haben wir noch? Was hältst du von Terra Caching, Open Caching? Hast du da auch schon mal? Gar nichts. Gar nichts? Gar keine Beziehung zu. Überhaupt nicht. Wird auch nicht kommen, vermute ich dann mal, so wie es ist. Nö, juckt mich nicht. Also, ich habe eine Plattform, wo ich alles kriege, was ich brauche. Ja, das ist ja ewig die Diskussion, ob man da wirklich alles kriegt. Also, ich finde ja persönlich auch, ich finde die immer noch ganz gut. Der Jeremy ist manchmal ein bisschen seltsam. Okay. Also, mit diesen. Dings, was sie da eingeführt haben, hier die Challenges. Ja, ja. Also, und dann kamen da die Beschwerden und dann sagt er so, nee, das sehe ich nicht. Ich so, ah, wie so ein Kleinkind. Aber insgesamt führen die die Plattform, finde ich eigentlich. Ja, geocaching.com ist okay. Also ja. Wie gesagt, haben wir noch keine Schwierigkeiten. Das bleibt. Wie wirst du in nächster Zeit weiter cachen? Eher mehr, eher weniger oder gleichbleibend? Ich denke mal jetzt so gleichbleibend auf dem Level. Ja. Oh, einer, der nicht weniger cached. Nö. Das ist, glaube ich, der erste fast, ne? Ja. Ja, kommt fast hin, ne? Ja, die meisten haben irgendwie so eine Cache-Müdigkeit im Moment. Nee, gar nicht Cache-Müdigkeit. Also Razziha und Baiko SLK wollen mehr auf Qualität gehen. Ja. Und dafür weniger cachen. Also ja, weniger Stückzahl. Trifft doch eigentlich mehr. Die Qualität ist wichtiger als dieses Cache-Müde, stimmt. Und der Herr Spikeman hat doch eigentlich, ja, recht ähnliche Aussage getroffen. Mhm. Auch lieber einen guten Cash und dafür fünf blöde sausen lassen. Ja, ist auch der richtige Ansatz, glaube ich. Was hältst du denn von Wettbewerb? Kaschaton oder... Ach, was ist da so? Kaschaton ist mir jetzt so das Einzige. Und was haben wir noch? Stadtmeisterschaften? Ach so, nö, gar nichts. Eigentlich. Nö. Kein Interesse dran? Nö, absolut nicht. Das fand ich ganz gut. Letztes Mal von Spikeman, der fand das eigentlich mal... Er wird zwar nicht mitmachen, aber fand das vom Ansatz her mal interessant. Auch mal eine andere Sichtweise. Ich persönlich fand es nicht so gut, aber aus dem, was er so sagte, stimmt auch. Warum eigentlich nicht? Wenn man den Spaß als Gruppe dran hat, kann man sich das vielleicht vorstellen. Also gar nicht mal den Wettkampfgedanken, sondern eher dieses... Wie heißt das? Diese Gemeinschaftsgedanken. Ja, okay. Event, ja, okay. So in der Art. Aber wie gesagt, im Moment juckt mich das nicht irgendwie. Nee, geht mir auch so ähnlich. Hattest du als Geocacher schon mal Kontakt mit Polizei, Jägern, Förster? Ja. Wollte ich gerade sagen, da hatte ich auch irgendwas vom Log gelesen. Oder irgendwo hattest du was geschrieben, ja. Also mit Förstern hatte ich schon öfters mal Kontakt. Zum letzten mit deiner Manzi-Geschichte im Bundeswehrgelände. aber bis jetzt war alles Schiku, war alles okay. Also da war keiner irgendwie dabei, der irgendwie jetzt rumgemeckert hätte, weil ich da. Ich bin, glaube ich, das Schlimmste, was es für einen Jäger gibt. Ich bin ein Mountainbike-fahrender Geocacher. Ja, das stimmt. Ich bin wahrscheinlich die Hölle auf Rädern, ja, absolut. Absolut. Der Antichrist sozusagen. Die waren alle bis jetzt freundlich und ich hatte noch nie Stress. Noch nie. Hat was er denn noch Wolfsauer auch nichts gesagt, war der hier? Oder? Nee. Ist das einer mit so einem Vier-Ding da, wie heißen die hier? Die Quatsch. Ja, genau, Moderat für Alte. Nee, der kam mit dem Kombi vorgefahren und mit Hundchen dabei. Ach, dann ist das der aus Wilmsdorf. Ja. Das kann sein. Wie gesagt, ganz netter, ruhiger Typ und hat mir dann in Ruhe erklärt, ja, dass man hier auf dem Bundeswehrgelände eigentlich gar nicht sein darf, weil das immer noch irgendwie der Standortverwaltung gehört. Und bla bla bla. Ich sag, ja, warum sind denn keine Schilder hier? Ja, die sind alle geklaut worden. Und er hätte jetzt keine Lust, sozusagen hier die Polizei zu spielen für die Bundeswehr. Ja, und ganz ehrlich, ich das nicht. Ganz ehrlich, das ist aber auch Kasper. Also selbst das ist nämlich schon gesponnen. Ja. Die Schilder sind abgebaut worden, man darf darauf, ganz klar, mit Duldung der Gemeinde, da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Denke ich mir auch. Also, die Feuerwehr brennt die Hütten hinten an den Bunkern ab und ich darf da nicht spazieren. Das ist dann lächerlich. Ach, hier die Feuerwehr abgebrannt, die Dinger? Ja, das sind Feuerwehrübungen gewesen. Ah, okay. Ich habe auch jetzt gedacht, dass der Jugendliche, du siehst ja ab und zu bei Jugendlichen rum. Ja, genau. Nee, das ist die Feuer, die macht da richtig Übungen drin. Ah, okay. Also jetzt nicht mehr, sind ja nicht mehr viele. Ja, okay. Was haben wir denn als nächstes? Liest du denn Cash-Listings, bevor du losziehst? Komisch, alle lachen. Jein. Also klar, für Mysteries und Multis unumgänglich, sage ich jetzt mal, für Tradis leider manchmal nicht. Dann merke ich dann erst später, dass der irgendwie zu Hause was vergessen hat. Multis auch vorher oder am Start? Nee, Multis lese ich eigentlich schon vorher. Die lese ich eigentlich schon vorher. Ja. Doch, doch. Anständiger Cacher. Ja. Doch, doch. Wie lockst du Caches, die dir nicht gefallen haben? Ich bin eigentlich recht freundlich. Wenn der mir überhaupt nicht gefallen hat, also schreibe ich kurz und knappes Log. Ansonsten, wenn da irgendwas Blöde dran war, dann schreibe ich das eigentlich schon rein, aber in einem freundlichen, ruhigen Ton. Also ich bin da jetzt nicht motzig oder so. Also auch wenn man es sein könnte, weil letztens war ein Cache irgendwie in der Nähe von Wedel, ist das einer, auch irgendwie in den Wicken, liegt jede Menge Totholz rum. Und was macht der Typ? Der bohrt ein Loch in den Baum rein und zwar in Filmdosengröße. Juhu. Nagel, ja? Da kann ich auch noch immer... Okay. Ja. Aber so ein Ding, das musste einfach nicht sein. Irgendwie. Ja, ich meine, ich habe das auch in einem freundlich ruhigen Ton geschrieben, obwohl ich echt Hals hatte. Ne? Also ich habe gedacht, das muss nicht sein. Ne? Klingt nicht sehr hell. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Obwohl Wedel hat ein paar schöne Caches davon ab. Ja, das stimmt. Ein paar, naja. Was hältst du denn von Telefonjoker? So oft, wie wir beide telefonieren. Das wissen die Hörer ja nicht. Eben, genau, das würde ich auch nie sagen. Ja. Wie machst du zum Beispiel Unterschiede? Also ich muss sagen, mittlerweile versuche ich mich so umzugewöhnen, dass ich bei ganz schweren Caches gar nicht mehr anrufe, sondern da frage ich ruhig zweites Mal hin. Okay. Und bei so, wo ich sage, ach, den Müll, da will ich kein zweites Mal hin, den will ich aber von der Karte haben, ja, dann. Also bei mir kommt es eher auf die Entfernung drauf an, sag ich mal. Ja, okay. Also wenn er ziemlich weit weg ist, da habe ich keine Lust, nochmal irgendwie 50 Kilometer hin und zurück zu fahren. Dann sage ich mir lieber, gut, dann rufe ich dann mal an und dann stimmt das schon. Wenn das einer ist, der jetzt zum Beispiel auf dem Weg liegt, auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwas, da fahre ich auch gerne 3 oder 4 Mal hin, ne? Was mir schon passiert ist. Also, ja, kenne ich irgendwoher das Problem. Ja. Es ist immer so doof, ne? Man könnte ja eigentlich den Einkauf ignorieren schmeißen und nicht wieder hinfahren. Aber dann rufe ich auch wieder jemanden an. Ich kann auch nicht mal verstehen, warum das so ist. Um die Punkte geht es wirklich nicht mehr. Da gibt es welche eh nicht ein, oder das ist echt egal. Das ist ein Ehrgeiz. Das kann ich auch. Ich kann selbst nicht. Weiß ich auch nicht. Was hältst du von Challenges? Nix. Klare Antwort. Ja, nix. Nö. Also interessiert mich auch nicht. Ich habe auch keine gemacht. Ich werde auch keine machen. Ich finde sie überflüssig. Ich glaube, die Frage kann ich auch demnächst irgendwann rausnehmen. Ich habe noch keine andere Antwort gehört. Vielleicht kommt dann noch jemand mit einer überraschenden Antwort. Meinst du, übergibt sich sofort dann? Wir picken mal jemanden raus, der schon 20 Challengers hat. Ja. Der müsste eigentlich in Deutschland dann auch führen damit. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe noch von keinem gehört gesagt, geil, die finde ich super. Ich habe, ja, es gibt immer so diese Standard dagegen oder dafür, weißt du? Alle sind dagegen. Dann gibt es auch 3, die sagen, das ist ja toll. Aber viel gemacht haben auch die nicht. Also was mir immer so aufgefallen ist, wenn ich irgendwo so durch Logs blätter, dann sehe ich ja immer, wie viele Caches gefunden und wie viele Challenges gefunden mit diesem blauen Icon daneben. Ich habe, glaube ich, noch keine zweistellige Zahl dort gesehen. Muss ich echt mal achten, habe ich echt noch nicht verfolgt. Bei mir steht gar keiner daneben, weil ich keinen gemacht habe. Ja, stimmt, dann scheint das gar nicht. Irgendwie haben sie das ja so gemacht. Ja, genau. Hm. Ja. Okay, dann, aber das ist die typische Antwort. Was hältst du denn von T5ern? Also Klettern, Tauchen? Finde ich toll, finde ich super. ich glaube, demnächst werde ich mir auch eine Kletterausrüstung anschaffen. Also Schlauchboot habe ich jetzt schon. Nee, geht das mit Klettern aus? Ich denke, du hattest... Also mit der Höhenangst, ich habe sie immer noch, so ist es nicht. Ne? Also ich habe sie jetzt nicht verloren, aber ich habe nach unserer Aktion mit unserer der Strickleiter, unserer, habe ich einen Kletterkurs gemacht, Deutsch- und Alpenverein hier. Wo ist das da? Stelling da hinten? Ist für Geocacher speziell oder? Nee, gar nicht mal, sondern einfach nur einen Kletterkurs. Ich habe gedacht, das machst du jetzt einfach mal. Und das war ganz nett, Was haben die da gemacht? Also nur das ist einfach nur Top-Rope-Klettern. Das ist an diesen Wänden, wo du dann eben halt mit dem Seil gesichert bist und dann eben halt die Wände. Ja. Das ist mehr Sportklettern, sag ich jetzt mal. Okay. Ja. Cool. Ja. Wir haben noch keinen. Wir müssen immer noch mit unserer Strickleiter Obwohl, das klappt ja bis jetzt ganz gut. Also, wir sind eigentlich zufrieden. Mehr als 3-4. Das ist eine super Idee. Also. Ja, mehr als 3-4 im Jahr schaffen wir. Ja. Also mittlerweile geht er fast nur noch, ich bin zu fett einfach, ich komme da nicht mehr hoch. Ja, ja irgendwie, ne? Es liegt bestimmt im Gewicht, liegt im Alter, denke ich mal. Was hältst du von Logbedingungen? Also manchmal finde ich sie ganz nett. Es gibt da so Sachen, ich weiß, Mugadil hat einen, wo du so in Abständen loggen kannst, also wenn du jetzt, was weiß ich, 512 Cache gemacht hast, 1024, 2048. Also den habe ich zum Beispiel letztens gemacht, weil meine Freundin war bei 1024 dann gelandet und ich bei 2048. Ach, cool, ja, und dann sind wir nämlich hin und haben den gemacht. Das finde ich ganz nett. Das mache ich dann auch ganz gerne, sag ich mal. Ne? So ist der Gedanke. Dann habe ich den falsch verstanden. Ich dachte, einer bei 512, der nächste bei 1024. Ich dachte mal, das geht dann nur so weiter, weißt du? Ich dachte, wenn du jetzt mit 2048 loggst, dann darf der nächste erst mit. Du darfst auch mehrfach. Okay. Also im Grunde genommen könntest du deinen ersten Cache-Stop machen, den zweiten, den vierten, und so weiter und so fort. Ne? Also, und dann kann ich die ja noch irgendwann machen. Ja. Ich hatte die schon auf Ignore, weil ich war über diese 2000 rüber, dann war es irgendwie jenseits von Gut und Böse und ich wusste gar nicht, dass es den immer noch gibt. Doch, den gibt's noch. Ah, gut zu wissen. Was hältst du denn von der Idee, einen Verein? Lach doch nicht mal vorher, tu doch mal so. Also, oder ein Ansprechpartner für Geocache. Das ist ja wirklich ein Gespräch. Also, das ist nichts. Doch, bei Lost in MV gab es doch sogar so einen kleinen Veranstalter darüber. Hast du nicht ja, der, den Technikverein. Oder nee, da waren doch diese drei, ich nenne sie mal die drei Heiligen Könige hier vom Wanderverein und wie sind die anderen? Oh, ich weiß das bis heute nicht. Ey. Das eine ist dieser Jörg Bertram, glaube ich, vom Wanderverein und noch zwei, die immer so mal angedacht haben, Mensch, wir bräuchten so einfach so ein Sprachrohr oder Ansprechpartner. Okay. Sag mir jetzt gar nichts, also die sind mir da nicht aufgefallen. Die haben dann so einen kleinen Workshop gemacht, wo man hätte hingehen können. Da wollten sie praktisch mal vorstellen, was sie eigentlich planen. Ah, okay. Und da sollen wohl auch nur 40 Leute gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, das ist dann der Workshop, den ich ignoriert habe. Ja, es hört sich so an. Ja. Ah. Okay, also gehörst du wohl auch eher zu denen, die nicht mit bei der Gründung dabei sind. Nein, definitiv nicht. Das Vereinslied nicht können wird. Nee, wozu? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Dafür ist das eigentlich, glaube ich, zu. Wenn ich jetzt Ja sage, heißt das wieder, ich stelle suggestive Fragen. Deswegen versuche ich mir das schon zu verkneifen. Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich sehe den Sinn. Also den Sinn sehe ich schon, wie die das begründen, dass man einen Ansprechpartner bräuchte, weil es einfach immer mehr Probleme gibt. Also erstmal jetzt den Ansatz, verstehe ich. Aber ich sehe die Lösung nicht, weil wenn ich jetzt diese drei Heiligen Könige da habe und habe hier jetzt, wie viel Gast? Fünften Gast haben wir? Vierten Gast und keine Sau kennt die drei Leute, dann weiß ich nicht, für wen die sprechen wollen. Richtig. Ich habe immer so das Gefühl, diese Internetgemeinde, die hält sich auch für ganz großen Teil der Cacher, macht aber nur einen sehr kleinen Teil aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dann ist die Frage mit den Regeln beugen, ja, glaube ich, auch. Hat sich erledigt. Ja, ne? Ja. Boah, wie sieht es denn aus mit Lost Place Caches? Wie wird es mit denen weitergehen? Ich liebe Lost Place Caches. Ich denke mal, über die Gesetzeslage brauchen wir uns gar nicht weiter unterhalten. Mhm. War früher schon so, ja. Also ich hoffe, dass es weitergeht mit den Dingern. Also wie gesagt, ich liebe sie. Ja, wird immer schwieriger, ne? Ja. Ja, das denke ich auch. Leider. Ja. Was haben wir da? Hast du den letzten Flakodul schon gemacht? Da muss ich jetzt mal da muss man einmal den Hörern das so ein bisschen erläutern. Flakodul ist schon irgendwie besonders. Jetzt gar nicht negativ oder positiv gemeint, so einfach, der ist, wie alt ist er jetzt? Der muss so in die 70 sein. Wir haben es ja letztes Jahr mit dieser kleinen Dankeschön-Coin so erzählt, dass wir gesagt haben, man muss bei ihm einfach sehr stark um die Ecke denken. Oh ja. Also die Ecke ist auch sehr spitz. Ja, das ist nett formuliert. Und also man liebt ihn oder man hasst ihn. Dazwischen gibt es nicht viel. Richtig. Also hassen ist das falsche Wort, aber also seine Caches, also Personen sind sowieso, aber jetzt, also seine Caches muss man echt lieben oder hassen. Dazwischen kenne ich nicht viel. Und man muss sich schon sehr stark in den Verstecker hineindenken, in seine Sicht und Denkweise und auch schon eigentlich etwas kennen, damit man seine Caches versteht. Warte wird nicht meins. Echt nicht? Okay. Das ist, nee. Das ist doch gut, dann ist mehr für uns da. Ja, das sei euch gegönnt. Ich muss mal nachdenken, erzählt mal was. Ich muss mal mein Glas eben leeren und wieder Wasser reinkippen. Meine Güte, so schlimm ist es doch. Doch, so schlimm ist es. Mach doch auf. Gut, um weiterzukommen, den letzten Flakuddel, ein Multi und 5-5er. Ehemaliger 5-5er. So fing er zumindest an. Richtig. Und als ich das Listing gelesen hatte, dachte ich auch, okay, das klingt auch nach einem 5-5er. Und dann habe ich inzwischen auch schon einige Logs gelesen. Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich angekommen? Ist es jetzt ein 4-4er? Das ist ein 4-4er, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gehört mit 5-5. Oder du hattest mir das geschrieben, ne? Ja. Ich habe das Listing noch nicht angeguckt und gleich zu Heike gesagt, oh, jetzt gibt es wieder Zoff. Das war, also ich habe mal nachgeguckt, nachdem er gelegt hatte. Ich habe in den 7 Jahren 5-5-5er gerade mal gemacht. Mhm. Davon ist einer virtueller, was ich auch, naja, ich habe ihn damals gemacht, jetzt lösche ich ihn auch nicht, aber ich weiß gar nicht, was das war, aber das war Quark. Der wäre 5-5, ich glaube, das ist ein Weltraumteil, irgend so ein Scheiß, glaube ich. Okay. Das ist ein Satelliten, der hier rüberfliegt um die richtige Uhrzeit und du musstest den Wecker fotografieren, weil der flog hier nachts um 3.40 Uhr rüber, irgend so ein Quark. Und die anderen vier waren wirklich 5-5er, die auch heftig waren. Und da hat nicht einer weniger als mindestens 2 Tage a 8 Stunden gebraucht. Und dann will Flakul mit 75, der nicht klettern kann, hier einen 5-5er legen. Das kann nicht funktionieren, das ist gar nicht böse gemeint, sondern wie soll er das denn machen? Dann muss er was Richtiges zum Klettern einbauen. Er kann aber nicht klettern. Oder irgendwas mit Hilfsmittel. Dann kannst du T5 noch konstruieren. D5 ist dann schon wieder, Kann man darüber diskutieren, ob es ein D5 war, ist ganz ehrlich. Na gut, ich denke, man braucht für die Geschichte wohl Spezialwissen, sag ich jetzt mal. Nee. Also, oder? Nee, nicht? Du musst, also das ist jetzt kein Spoiler, weil das steht da auch mehr oder weniger drin. Du musst Bäume kennen. Ja gut, Bäume, okay. Kennen. Wir haben Herbst, das läuft ich jetzt sagen. Und weht durcheinander. Ja, also wie gesagt, es ist schon eine höhere D-Wertung, das will ich gar nicht bestrafen. Also D5 ist es nicht. Also die. Nicht ganz. Da kann man aber drüber diskutieren. Aber du musst. Auch das ist kein Spoiler, weil das siehst du vor Ort sofort und da steht auch mehr oder weniger drin. Du musst dann Bäume mal hoch. Aber wir reden da von 3-4 Meter vielleicht. Ich weiß, ich habe sie nicht gemessen, aber also niemals T5, auch kein T4. Das ist T3. Mit gutem Willen 3,5. Mehr ist es nicht. Und das Problem bei 5,5 ist, ich weiß, dass Leute einfach eine Pocket, also so diese News-Benachrichtigung haben, im Umkreis von mehreren hundert Kilometern, weil für einen Fünfer ist einfach, das lockt die wie die Motten. Jetzt kommen die hier nach Neu-Rümsdorf gefahren, 200 Kilometer, gehen da in den Wald, müssen zweimal einen Baum hoch und das war's. Da kann ich mir in etwa vorstellen, was da abgegangen wäre. Also er hat echt gut dran getan, dann 4-4 davon zu machen. Wobei gut, aber jetzt, das ist ja jetzt das jetzt Ding. Jetzt sind ne? die anderen natürlich richtig. Sauer, die jetzt mal einen 5-5er hatten. Ich weiß nicht, das war Frank, hat sich da schon ein bisschen aufgeregt. Also ich kann die auch verstehen. Jetzt hatten sie geschafft. Klar. Und jetzt ist er wieder weg. Und wer war der Zweite? Olaf. Fallo, egal. Ja, genau. Der war auch nochmal ziemlich angefressen, habe ich das Gefühl. Und zwei seiner wirklichen Fans, die da ganz schön böse waren. Wobei, ganz ehrlich, naja, dann hat man das Ding in der Statistik. Das ist schon schön, aber es geht mir mit dem, mir geht es dann so ein bisschen wie mit dem Virtuellen. Ich hätte ihn aber als 5-5er, das hätte ich mich immer ein bisschen für, da kann ich ja nicht mal mit angeben. Kann ich sagen, 5-5er gemacht, ja, welchen denn? Ja, die von Flak. Ja, genau. Ganz schwieriges Thema. Also damit hat er sich keinen Gefallen getan. Ich glaube, da wollte er aber so, weiß ich nicht, so einen goldenen Abschluss machen. Ich weiß, keine Ahnung, was das sollte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Obwohl, er hat schon wieder 9 gelegt, glaube ich, ne? Ja, diesen Pilz und Stein. Mhm. Genau. Ja, den haben wir auch schon gemacht. Wir wollten ihn ja auch als Gast da haben, also wir hatten ihn ja eingeladen. Erstens hat er ja auch gesagt, dass er mehr oder weniger vielleicht mal irgendwann kommt. Aber jetzt dann doch wieder nicht. Und er hat auch einfach Pech mit dieser 5-5er-Wertung, was er halt gar nicht so auf dem Plan hatte, dass es eben solche Fans gibt für diese Kombination 5-5. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen T4,5-Tradi gemacht. Ja gut, da bin ich kurz im Baum hochgehüpft. Da brauchte ich nicht mal irgendwie eine Schulter zum Festhalten. Wo das T4,5 ist, keine Ahnung, aber da kriegt kein Haar nach. Da war es in Ordnung. Ja, weil es 4,5 ist, ja. Obwohl ich 4,5 eigentlich fast oft genug schwerer erlebe als 5er. 5er heißt ja nichts anderes erstmal als ein Hilfsmittel. Also im Prinzip können die ja Pillepalle einfach sein. Ich meine ganz ehrlich, wenn der 6 Meter im Baum rumhängt, ich denke da an den, den wir da mit Leiter gemacht haben, weißt du? Leiter angestellt, runtergeflippt und dann haben wir einen 5er gehabt. Ja. Nee, gefallen hat er sich damit nicht getan. Nee, ich hoffe aber, dass es jetzt ruhig ist, nachdem er jetzt auf 4-4 gesetzt hat, wird sich das Ganze bestimmt auch legen. Ja, hoffen wir es mal einmal. Also, ich habe so ein bisschen Angst wegen seiner Lernfähigkeit, ehrlich gesagt, aber ansonsten. Ja, warten wir es ab, was dann noch kommt. Warten wir es ab. Ja, wie gesagt, jetzt wo es 4-4 ist, dürfte es ruhig enden. Also ich habe den auch gemacht. Ich habe nicht alles gefunden. Da habe ich tatsächlich auch einen Telefonjoker genutzt. Okay. Was mich echt ein bisschen ärgert, also das muss ich echt sagen, rufe ich einen an und sage, scheiße, ich will aber alles finden. Mhm. So, jetzt habe ich einen Teil von der ersten Aufgabe hatte ich gelöst, den zweiten habe ich auch noch gesehen, den dritten nicht. Und habe da wirklich lange gesucht, weil ich hatte Heike schon gesagt, die war zum Sport oder ich sage, pass auf, kann lange dauern, den möchte ich wirklich mal so komplett machen. So, dann habe ich den dritten, es war einfach nicht zu finden, der dritte Teil. Ruf ich den Telefonjoker an und da wurde so rumgedruckst, bis ich irgendwann sagte, ich sag mal, hast du den gefunden? Nee, wir haben auch dann gleich. ich sag mal, das kann nicht wahr sein. Und keiner lockt das. Woher soll denn der Oder verdammte Hacke nochmal wissen, dass das Ding nicht gefunden wurde? Da wurde schon wieder so per Telefon durchgereicht. Also faszinierend, echt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den ganz gelöst gekriegt hätte. Der war schon wieder sehr um die Ecke gedacht war der gar nicht mal. Der war ganz genial diesmal eigentlich. Also für D5 echt fair. Okay. Aber nur noch D4 jetzt. Auch für D4 noch okay. Also ich fand den echt, den fand ich gar nicht schlecht gemacht. Nur, dass die so ein Teil, sagen wir mal, verbuddeln ist einfach nicht erlaubt. Okay. Das sagt genug, wer den ja. kennt, weiß, was das bedeutet. Ja. Muss man schon ein bisschen tiefer graben. Jetzt haben wir noch was auf dem Zettel. Wir können ja nicht so schnell durch sein hier. Ja, wir können es ja ruhig nur an Flakuddel etwas festhalten. Wir ziehen ein bisschen über Flakuddel. Nein, nee, das gar nicht mehr. Aber der hat, ich weiß nicht, dieser eine Bonus-Cash von seiner ganzen Serie, wo es nachher darum ging, irgendwie Mutter Eiche zu finden. Ah, das Ding. Papa ja. Eiche oder wie das da war. Also das war einer, an dem wir auch irgendwie 3 Tage dran festgehalten. Also in denen habe ich mir, glaube ich, von 3 Leuten erklären lassen, wie das eigentlich gemeint war. Mutter Eiche, Papa Eiche. Ach, der da, ja. Na? Also wie eigentlich der Lösungsweg ist. Ja. Weil ich habe dann irgendwann mal gehört, so von, ja, geh da und da lang. Ja gut, aber eigentlich wollte ich den Cache auch mal verstehen, dann wie das überhaupt gemeint war. Also das Ding war ja, du hast ja einen kleinen Kartenausschnitt gekriegt ja. aus seiner Letterbox. Ja. Das muss man ja erstmal wissen, dass man, wenn dass man, diese, benutzt, ne, dass man das benutzen soll. Das hat auch erstmal ein bisschen gedauert, bis das bei mir geklickt hat, dass das der Kartenausschnitt ist. So, dann musstest du ja erstmal wissen, wo das ist. Mhm. Das Gute ist, ich fahre da öfters mal mit dem Mountainbike lang, deswegen okay. ging das eigentlich recht fix, sage ich jetzt mal, dass ich diese, das war ja mehr wie so ein Dreieck von Straßen, dass ich das schnell raus hatte. Dann bin ich auch vor Ort gefahren. Und hab dann, da hast du dann so einen Schaukasten, da ist dann irgendwie eine Karte drin. Mhm. Und das ist genau dieser Kartenausschnitt gewesen, den hat er wo abfotografiert. Da habe ich gewusst, alles klar, hier bist du schon mal richtig. Das nächste Problem war eben halt diese Beschreibung mit seiner Mutter Eiche und Papa Eiche und Kinder Eiche und hast du nicht gesehen. Denn Eichen gibt's dort genug. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe, glaube ich, das ganze Gebiet auch Länge mal Höhe mal Breite durchschritten irgendwie. Und hab nichts gefunden. Dann bin ich nach Hause, habe dann mit Google Earth nochmal drauf geguckt und dann kann man wirklich erkennen, dass wirklich 2 Bäume, ich weiß auch nicht welche, was das für eine Sorte ist, etwas hervorstechen. Mhm. So, das habe ich mir markiert, habe mir die Cords rausgesucht, bin dann hin und habe, das war irgendwie, bei strömendem Regen, das weiß ich noch, bin ich durch diesen Wald gehechtet und habe dann tatsächlich nachher diese beiden Eichen da gefunden und habe mich auch gefreut wie ein kleines Kind und habe den Cache dann auch gefunden. Also, und das war... Das war eine richtig harte Nummer, weil das ein Cache war, wo du, wenn du dich hier nicht auskennst, hast du schon mal verloren. Mhm. So ein Ding war das. Ja, ne? Also der war schon ziemlich heftig, fand ich. Also der war schon ziemlich krass. Und da denke ich mal, irgendwo ist diese Lösung dann mal weitergeben und noch eine Ecke weitergeben. Und ich habe es dann auch irgendwann zugesteckt bekommen, gebe ich ja zu bei diesem Cache. Und ich war nur so unangenehm und habe dann zurückgefragt, wie ich denn jetzt auf die Lösung eigentlich hätte kommen können. Und dann ging das Gedruckse los, weil... Die Telefoniererei zurück. Genau, die Kette musste immer rückwärts abgeschritten werden. Und das war schon recht interessant. Und bei diesem Cache habe ich tatsächlich nachgeguckt, wer hat eigentlich den FTF gemacht? Mhm. Gar nicht mal wegen diesem Juhu Erster, sondern wer hat das eigentlich kapiert? Das finde ich dann bei solchen Caches wirklich interessant. Ja. Wer hat es in Eigenleistung geschafft, diesen Cache komplett alleine zu lösen? Ja. Richtig. Ja. Ich bin aber schon immer mit offen umgegangen. Also wenn die T-Wertung so interessant ist oder so, oder das liegt wirklich direkt vor der Haustür, dann versuche ich da auch irgendwie ranzukommen. Die Sache, wenn ich es auch nicht selbst hinkriege. Mittlerweile kriege ich in den Pocket Fury habe ich keine Mysteries mehr. Das heißt, ich kriege die gar nicht mehr mit. Den Nachtcache habe ich jetzt durch Zufall mitgekriegt, weil Asko hatte mir den, glaube ich, empfohlen. Mhm. Den in Horneburg da, ne? Ja. Aber ansonsten gehen die echt an mir vorbei mittlerweile. Okay. Aber früher, ja, klar, kann ich das auch. Das ist auch nicht ein Problem, das heute auftritt, wie manche immer so tun. Ja, heute wird das alles rumgereicht. Ach, hör auf, Scheiß, 2006 wurden die Koordinaten genauso weitergegeben wie heute. Also das ist, mein Gott, das gibt's halt. So, bei Flakuddel, sorry, den hätte ich auch in 50 Jahren nicht gelöst, weil ich nicht mal, die wäre nie auf diese Idee mit diesem Kartenausschnitt gekommen. Ich bin sowieso sehr fantasielos, das ist einfach so. Ich bin Programmierer, ich komme von der Technik. Okay. Ich habe keine Fantasie. Und dieses mit dieser Eiche, also selbst, du hattest mir das ja mal erklärt, selbst dann habe ich auf diesen einen Hint von diesem Jägerstand hat mir mal irgendwann einer den Hint erklärt, dass das ein Verweis wäre auf ein Flurblatt, das bei der Gemeinde liegt. Weißt du, zwischen Elsdorf und Dersdorf. Irgendwer hat mir das mal erklärt. Da gab es einen Hint, den habe ich nicht verstanden. Da war zwischen Elsdorf und Dersdorf ist doch dieser Ackerweg. Ja. Und da hatte er doch mal einen an diesem Jägerstand hängen. Okay, ja, okay. Und der Hint waren irgendwie Zahlen oder so. Das hat mir mal. Ich glaube, Spike. Ich weiß. Ich kann es einfach nicht sagen. Aber irgendwer hat mir tatsächlich mal den Hint erklärt, weil er nämlich derjenige Flaco gefragt hat. Und der soll ihm das erzählt haben: Nee, das ist ein Verweis auf eine Karte von der Gemeinde, auf so eine Flurkarte. Also weiß ich nicht, da geht was an mir vorbei. Ja, also, ja. Ich begreife es leider nicht. Das muss aber nicht an ihm liegen, Gottes Willen. Das Schlimme ist, ich finde die ja teilweise auch noch. Ich finde die immer zur Hälfte meistens sogar noch ganz gut. Ich finde die super. Also, ja, ja. Bloß bei anderen Sachen wie hier an der Kaserne stand dann drinnen nicht an der Treppe unten suchen. Und zwei von den Dingern lagen unten an der Treppe. Und dann war er noch beleidigt, als ich das lockte und hat mich noch beleidigt. Die waren oben an der Treppe. Ja, ja, aber genau. Stand drin, du brauchst nicht die Treppe runter. Also ja, um die Treppe runter zu gehen, wäre ich da nicht hingekommen. Okay. Also. Ja, gut. Gut. Ja, seine Hints sind eigentlich schon legendär, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zum Beispiel auch jetzt von der Letterbox, die hier liegt, noch, die eine. Bitte nur Werbung. Ach so, das, ja, ist eine Letterbox? Das ist eine Letterbox. Ach ja, doch, ja, man muss unterschreiben. Ja, ja, okay, genau, genau, das ist eine Letterbox. Mhm. Und da fand ich den Hint, den habe ich null kapiert. Ja, das habe ich auch nicht wirklich. Doch, hat er den geschrieben? Also mir hat er nachher geschrieben, also nachdem ich das Ding gelöst habe, nachdem ich das Ding gefunden habe, hat er mir dann auch den Hint erklärt, sozusagen, was der Hint zu bedeuten hat. Also das Geheimnis war eigentlich schon größer, als überhaupt die Letterbox zu finden. Super. Und das meine ich, wobei die Location selber ja gerade scharf war. Absolut. Das war ja wirklich lost. Hast du den denn schon gemacht? Nee, den habe ich nicht. Also ich meine, es ist kein Hint, wenn man sagt, das ist ein Gebäude mit einem Wald. Richtig, genau. Ja, da findet das noch keiner nach der Aussage. Nee, absolut nicht. Es ist ein geiles, altes Gebäude, das abgeschlossen war, aber ich glaube, es war trotzdem verlassen. Ja. War ja rundherum, also du musst die letzten 50 Meter durchs tiefste Unterholz. Ja. Und dann stehst du plötzlich vor einer Wochenendhütte. Die kannst du nicht reingehen vorne in so einen Vorraum und da ist es dann. Also super geil, also gibt es überhaupt keine. Ich frage mich, wie findet er das Ding? Ne? Also ich bin schon mit dem Mountainbike wahrscheinlich gefühlte 1000 Mal dran vorbeigefahren. Aber du kannst es vom Weg aus nicht sehen. Ja, der war aber sein Leben lang in der Kaserne fast. Ne? Ja. Von daher kann ich mir das vorstellen. Na gut, er ist in der Nähe, sag ich mal. Ich überlege, ich glaube sogar, dass. Das gehört aber nicht mehr zum Kasernengelände. Nee, aber ich glaube sogar Sternenflitzer kannte das auch, okay, glaube ich. Die hat da ja mal gelebt, tatsächlich. Die hat ja mal auf dem Kasernengelände selber gewohnt. Alles klar, deswegen auch mit dem Schulweg und ja, ja, alter Heimat. Die hat tatsächlich, wo alte Heimat ist. Ja, genau. Da haben die draus früher. Ja. Also, ja, ja. Also so eine Offiziershütte. Ja, da habe ich auch schon Bilder von gesehen, ja. Jetzt gibt es ja nichts mehr, aber die haben da, ich glaube, 16 Jahre oder so. Mach so einen Podcast hier von der Rumsauer. Ja. Da hatte sie das mal erzählt. Ja. Die haben da lange gewohnt. Also Flakwürdel hat mir mal geschrieben, dass er wirklich systematisch manche Ecken abläuft, die ihn interessieren oder wo er einfach vermutet, dass was Interessantes sein könnte. Mhm. Und legt sich dann regelrecht ein Raster an, was er abschreitet. Nicht schlecht. Und so findet man dann auch solche merkwürdigen Sachen, wie Flakwürdel das eben immer wieder zutage bringt. Ja, der Erfolg gibt ihm recht. Also ich mache hier an den Kieskuhlen, ist ja auch da früher die Bahn alles gefahren, das kennt keine Sau mehr. Mhm. Also ich kannte das schon noch grob, weil ich als Kind hier aufgewachsen bin. Aber so tief drinnen, wie er da teilweise Cash liegt, war ich natürlich vorher auch nie. Ja, ich finde, er macht auch ansatzweise, sind die auch gut. Nur manche funktionieren schlicht nicht. Das ist, ja. Oder sie, wie mit dem Multi da an der, da haben wir dann so, wir müssen das auch ein bisschen genauer erklären, sonst versteht ja keine Sau, von wem wir reden. Hat er dann doch den Multi an dieser ehemaligen Schuttkuhle gelegt? Ja. Das war ja, was ist das denn? Habe ich jetzt einzig mein Handy ausgemacht, oder? Richtig. Gestört hat es aber bis jetzt noch nicht. Peinlich. Und dann war das ein Multi und dann stand da, schreite die Westfront ab. Ja. Okay, also solche Formulierungen, na gut. Und dann musstest du so ewig weit laufen und da war dann die erste Station. Richtig, also, ja. Sorry, das war aber ein Mysterio, kein Multi. Richtig. Und dann ärgere ich mich immer ein bisschen, weil jetzt filter ich die scheiß Mysterio schon aus und dann falle ich wieder auf so ein Ding rein, weil es als Multi gelabelt ist. Wo ich bei ihm mittlerweile nichts mehr schreibe. Also, das, warum, was soll man uns darum streiten? Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, klar. Wie gesagt, wir wollten ihn ja sogar als Gast haben, aber ich glaube, er hatte dann doch irgendwie nicht so. Schade. Ja, also ich habe da auch gar kein Problem mit, ob ich ihn nun mag oder nicht, aber ist einfach. Das kann doch nicht sein, jetzt haben wir ausgeschaltet. Achso, Flugmodus. Muss ja trotzdem aushalten. Funkt dein Tablet da hinten noch? Ja, das werde ich auch mal ausschalten. Geht aber nur über WLAN, also eigentlich dürfte sich das alles gar nicht melden. Moment. Ja, das ist hier nicht kein Studio. Als nächstes piept dann gleich die programmierbare Fernbedienung oder sowas. Nee, das sollte dann das Letzte sein, was jetzt rumkrakeelt hier. Ist schon ganz gut, dass wir das sonst bei dir machen. Das ist leiser mit deinen zwei kleinen Kindern als mit meiner Elektronik hier. Merkt das schon. So. Was haben wir denn noch so Schönes? Obwohl, ich habe das Gefühl, wo wir bei Flaco noch sind, ich bin gespannt, wie seine Fans da jetzt mit umgehen. Also, die waren ja jetzt doch sehr angefasst wegen dem 5-5er. Ja gut, aber trotzdem, ich sag mal, das ist ja das Vorrecht des Owners, ne? Also wenn er sich jetzt besinnt und sagt, okay, das ist kein 5-5er, das ist jetzt ein 4-4er, ja, dann ist es halt so. Ja, die also, Diskussion, die wird schon seitdem ich dabei bin, geführt. Okay. Der Lehr auf Cerberus war nämlich auch mal, der war ja am Anfang 5-5. Okay. Dann war er 4,5, glaube ich, oder 4-4 sogar. Und dann wurde er wieder 5-5. Also da ging es auch so ein bisschen hin und her. Und jedes Mal gab es dann... Meine Güte. Es ist doch nur ein Spiel. Manche, ja, manche gehen dann in GSAK, benutzen ja viele. Ja. Sperren dann einfach den Cache, den sie schon gefunden haben, damit, falls ein Update kommt, dann sich das nicht ändern kann, damit die Matrix dann nicht kaputt gemacht wird. Auch nicht schlecht. Ja, ja, da mit Spaß hat das nichts zu tun. Das ist eine ganz Angelegenheit, ja. Mir fehlt bis heute noch ein 4-5er. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Ich muss mir irgendwann mal einen suchen, aber das ist schwierig. 4-5, da musst du schon zumindest klettern. Die letzten Klettercaches in der Umgebung, die ich mir angeguckt habe, jetzt können wir übrigens komplett streichen. Bis auf die mit der Leiter, was ich dir gesagt habe. Da müssen wir mit der 8-Meter-Leiter wieder hin. Wir machen gerne diese unter der Brücke und die hängen dann in der Mitte so. Das ist für Kletterer ja ganz schwierig, wie die da hinkommen. Ja. Und die da mit der Leiter, da machst du eine richtige Freude. Das aber als nächstes wieder, hatte ich ja schon geschrieben, musst du mit Razzi haben, einen Termin machen. Ja, bei 4-5 wird ja die Schwierigkeit sein, wenn das ein reiner Klettercache ist und daher die Schwierigkeit 4, das ist dann sicherlich schon haarig. Dann kannst du es eigentlich nur mit einem Mystery schaffen, dass da ein Rätsel vorgeschaltet ist, was D4 ist. Ja. Und vor Ort ist dann halt nur noch die T-Wertung entscheidend, aber nicht mehr die D-Wertung. Wir haben übrigens wieder einen interessanten Cache hier kurz hinter Buxtehude. Japani irgendwas mit Japan vorne. Ach, wie hieß der jetzt? Ich komme nicht drauf. Aber ist eine T4. Da ist mitten im Forst hinter Buxtehude. Also da fährt auch immer die Eisenbahn über die B73. Ja. Da kann man so in den Forst rein. Das ist ja so ein richtiges Ausflugsgebiet schlechthin. Und da musst du einfach die letzten 50 Meter so einen kleinen Wanderweg rein. Den kennt man kaum, aber wenn man da sowieso hin will, dann sieht man ihn auch. Das ist eine Riesenlichtung im Wald. Ja, ich hoffe, 50 Meter Durchmesser oder was? Ja. Was ist das für eine komische Lichtung? Was ist das denn für... Das fand ich auch interessant, weil ich in diesem Wald auch schon sehr viel Zeit verbracht habe. Aber diese kleine Lichtung kannte ich überhaupt nicht. Klein ist gut, die hat fast 50 Meter Durchmesser. Ja, die liegt trotzdem so, dass man eigentlich immer dicht dran vorbeigeht und sie trotzdem nicht entdeckt. Ja. Und in der Mitte ein riesiger Baum, der da... Mammutbaum. Der da überhaupt nicht hinpasst. Ja, ist Mammutbaum. Amerikanischer Mammutbaum. Deswegen heißt dieser Cache, der heißt Japano. Achso, die lateinische Umschreibung für diesen Mammutbaum. Okay. Ja. Sollten wir mal verlinken. Ja, auf jeden Fall sind wir dort in der fortgeschrittenen Dämmerung hingekommen. Mm. Und selbst da war das immer noch sehr beeindruckend. Ihr habt den schon gemacht, ne? Ja. Ah, hab ich den Unterschrift da gesehen? Ja, komm her. Die Unterschrift hast du wahrscheinlich gesehen. Ich habe den auch nur online noch nicht gelockt. Achso. Ich habe zurzeit etwas Rückstand. Ja, wir haben uns dann entschieden, warum soll jetzt nur einer hoch und für zwei Personen unterschreiben? Wir sind einfach gleichzeitig hochgeklettert. Wie soll denn Spaß kommen? Mit Räuberleiter oder? Nö. Hochgesprungen. Bis zum ersten Ast. Das geht. Scheiße, das habe ich auch gemacht, ja. Das habe ich heute noch Muskelkater von. Ich weiß nicht, ob es am Alter oder am Gewicht liegt, aber das ging eigentlich relativ gut. Ich bin also an den Ast gesprungen und dann mit den Füßen hochgesprungen auf den zweiten Ast. Ja. Da kannst du dich ja so hoch, so per Brücke dann so praktisch. Ja, genau. Und mir tun beide Arme weh wie Sau. Sonntag ging es mir doch gut, aber Montagmorgen, was ist jetzt passiert? Ich kam aus dem Bett raus. Aber es liegt bestimmt noch am Alter. Gewicht kann das nicht. Glaube ich nicht. Ja, ich war bei dem Baum mit dem Tanta 77. Oh, und wir hatten dann oben noch den Spaß, dass wir wirklich gesagt haben, komm, jetzt machen wir hier nochmal so ein Ehrenkodex-Fotochen und das im Dunkeln, da haben wir Blitzlicht drin. Je Handy, glaube ich, 10 Anläufe gebraucht mit selber die Taschenlampe ins Gesicht halten und so weiter, damit das alleinigermaßen hinhaut. Ja, das war schon ganz spaßig. Das war ganz süß, ich stand gerade da, da kam so eine Familie mit 3 Kindern, 2 Erwachsenen, nee, 3 Erwachsenen, 2 Frauen, ein Mann und Hund und irgendwie zusammen 13 Pfauns, war ganz frisch schon, oder 30 Pfauns. Die waren also ganz, ganz frisch. Die waren schon ganz erstaunt, dass der da oben ist. Ich dachte, wieso, wer war das? T4. Oh, dieses Mal das iPhone drauf. Oh ja, stimmt. Also die waren auch so richtig, aber so ganz neu dabei. Und dann blieb mir nichts anderes, wie wir jetzt hoch. Die Kinder waren noch so klein. Das ging nicht. Wie hoch ist das eigentlich? Der unterste Ast, 2,50. Also man kommt ja so ran. Also kommst so ran, ja. Ja, doch, da müsstest du auch gerade noch rankommen. Das Problem ist, du kommst gerade noch ran. Okay. Und dann musst du jetzt auch irgendwie hoch. Alles klar. Also er steht auch bei, also er hat das nett umschrieben, das Listing ist ganz süß, und ja, dass du einen zweiten Mann mitnehmen sollst und dann eben Räuberleiter. Also wir haben uns aus dem Wald so einen meterhohen abgesägten Baum geholt, also so einen Block, weißt du. Ja. Und auf den bin ich rauf und von da aus habe ich es geschafft. Sonst wäre es auch eng geworden. Okay. Der Mann wollte mir dann auch Räuberleiter. Ich sage, der war jetzt nicht so groß. Ich sage, 110 Kilo wollen wir jetzt. Och nee. Besser doch nicht. Und er suchte dann noch einen zweiten, dann bin ich da hochgeturnt. Aber also, ernsthaft, ich kann mich jetzt noch nicht bewegen. Das ist echt, das wird echt alt. Ja. Aber der Cache dort ist auch klasse angebracht. Also für diesen Baum wäre es ein Frevel gewesen, den irgendwo nur unter die Wurzeln zu legen. Ja, die ersten meckern schon, dass der im Baum liegt. Das würde ja also der Baum beschädigt werden. Ich habe jetzt auch mal so gelockt, dass es ja okay ist, wenn man es. Also ich sehe es nicht so, mein Gott, also wenn der Baum das nicht ab kann, soll er verrecken. Also dann hört es auch mal auf. Aber wenn ich dann schon meckere, dann locke ich keinen Faun. Weil dann wird es irgendwie peinlich. Ja, stimmt. Mal schauen, wann jetzt der Erste mit seinen Spikes unter den Schuhen da hochgeht. Das siehst du ja nicht. Die haben ja diese Borke ist ja so. Die ist richtig fest, ja. Ja, nicht nur fest, sie ist ja auch so aufgefasert. Also du würdest ja nicht mal sehen, wenn da einer mit Spikes hochläuft. Also, sorry, aber ich glaube nicht, dass der Baum, natürlich hat der Baum Stress dadurch, das will ich sofort glauben. Aber ich bezweifle, jetzt hätte ich mich gerade im Kabel, aber ich bezweifle, was ist der Baum jetzt? Weiß ich nicht. Aber kannst du hin. Aber ich will zu zweit hin, das ist einfach. Also man schafft es allein da hoch, aber es ist schon hart. Du dürftest dann auch das Problem haben, dass du vermutlich zu alt bist. Ne? Ja. Am Gewicht liegt es nicht. Nein. Man ist noch zu klein für seinen Charakter. Und ebenfalls gut und neu hier in der Umgebung ist der Nachtcache Zermonisches Training. Relativ schräges Rätsel, um da einzusteigen. Das ist als Mystery gelabelt. An der ersten Station gibt es dann nochmal ein Rätsel zum gleichen Thema. Ebenfalls recht schräg. Wir haben dort eine ganze Weile verbracht, bis wir dann halbwegs passende Koordinaten hatten, die dann einen relativ nahen Punkt angegeben haben, wo wir gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt mal hin. Das die hast du mir noch gar nicht gegeben. Ne? Einige hundert Meter entfernt. Das probieren wir jetzt mal, das passt. Ja, dann sind wir dahin. Wir waren wahrscheinlich noch falsch, also oder im Nachhinein waren wir auf jeden Fall falsch mit unserem Lösungsansatz, aber wir sind in die richtige Richtung gekommen und konnten den ersten Reflektor entdecken. Das heißt, falsch gelöst und letztendlich dann doch weitergekommen. Die folgenden Rätsel sind aber ganz nett. Sehr unterhaltsam. Das hat Spaß gemacht. Ja, der Asko hat mir das auch schon gesagt, dass man den machen soll. Ich hab ihn mir jetzt auch geholt. Aber Nachtcache ist so. Machst du noch viel Nachtcache? Ja, ich liebe Nachtcache. Ja, ich eigentlich auch. Aber andererseits, wenn man am nächsten Tag aufsteht, finde ich dann so bitter. Das war jetzt die gute Saison dafür. Ja, jetzt ist es schon wieder ganz schön kalt auch geworden. Also, ja. Wir haben ja auch noch ein, zwei gemacht. In Harburg. Ja, irgendwas ist immer. Ja, den am Fischbäcker. Das ist ja auch ein neuer Owner. Dieser Robby. Heißt der Robby? Ach so, ja, alles klar. Die Geschichte. Hast du die auch schon gemacht, den Nachtcache? Den nur neu graben, das Ding, ne? Ja. Genau, Faltenberg. Wie hat dir die gefallen? So? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also mit der Gruppe, wo er jetzt los war, waren unterschiedliche Meinungen. Also meine Freundin fand ihn jetzt nicht so prickelnd. Ich fand ihn gar nicht so übel. Hm. Ich hatte damit jetzt nicht so die großartigen Schwierigkeiten. Obwohl ich gelesen habe, also das Listing hat sich wohl schon mehrfach geändert. Ja, ja, ja. weil immer irgendwie was zu meckern war. Sag ich mal, okay, ja, gut, manche Sachen konnte man so oder so auslegen. Das war das Problem. Also, unsere Gruppe ging es haargenau so. Deswegen, das hier, glaube ich, war mit Spikeman und der auch sagte, ach nee, man muss auch immer mal überlegen, man hat so viele gemacht und dadurch ist man manchmal unfair. Ja, hat er nicht Unrecht gehabt, fiel mir so nachher auch ein. Weil ich habe echt ziemlich früh gemeckert, weil erstmal fand ich das bedingt witzig, dass ich mein Fernglas durch den Wald schlepp, wenn ich es unbedingt brauche. Hast du das ganze Geraffel mitgenommen? Ja, natürlich. Echt? Ja, ja. Und deswegen, also, und das mit dem Bändchen habe ich dann auch erst nicht geschnallt, wo, bis ich dann begriffen habe, dass es witzig sein soll. Also das hat ein bisschen gedauert. Ja. Da habe ich gesagt, okay, da kann ich mal mit leben. So, und dann war aber irgendwas, war das mit den Beinen? Naja gut, das war auch bedingt witzig, wie viele Beine das sind, weil das war so formuliert, dass man das auch, ne? Das kann man auch falsch verstehen, durchaus. Und dann war noch einmal, wenn man sich da vertat, genau, dann sind wir oben in die falsche Richtung gelandet. Und ich habe gehört, das haben schon viele gemacht. Und dann läufst du nämlich am Hinterhof von so einer Villa lang. Mit einem Riesenköter, der das wenig witzig findet. Und noch weniger witzig findet, dass die Bewohnerin, die da pöbelte, dann, ich kein öffentlicher Viech. Und, oh, war da am Rumzetern im Dunkeln. Scheiße. Ich meine, die hat sich bald in eine Hose gemacht. Mit 6 Taschenlampen laufen wir da an ihrem Zaun lang mit einem Wald. Ah. Ja, ihr habt dann ja auch keine normalen Taschenlampen, das sind ja kleine Flutlichter. Ja, das kam auch dazu, ja. Aber es, das mag ich nicht, wenn du so Leuten auf den Sack gehst. Ja. Das darf nicht passieren. Das ist heutzutage einfach scheiße. Und wir waren nicht die Ersten, wie wir dann hörten. Also wir waren auch falsch, aber nicht so falsch. Also wir hatten auch falsch gezählt und waren das aber... Das war mit den Beinen, was du meinst mit den falschen Zählen. Richtig, genau. Ja, aber genau. Vorher war das einmal mit den Bändchen, da konnte man auch irgendwas falsch machen. Bändchen? Ich glaube, da haben wir die Peilung praktisch verdreht. Okay. Meter und Grad. Das, okay. Das war, glaube ich, nur an der Stelle war die andersrum. Okay. Und da haben wir nicht drauf geachtet. Sagte Spike später auch, ja, ja, eigentlich auch eigene Doofheit. Ja, aber trotzdem ist es natürlich auch blöd, 10-mal Grad Meter und einmal Meter Grad zu machen. Gut, okay. Also es war schon, auch an der einen Station. Ja, und jetzt benutzt die Koordinaten von der letzten Station. Die Info von der letzten Station. Wir stehen da, was von der letzten Station? Und wieder zurück. Also heikel. Auf den anderen, der hat ja 3 Stück gelegt. Richtig, also. Genau. Und der erste ist ein Multi. Ja, und den fand ich richtig toll. Ja. Bis auf den Start. Weil wir kommen da hin, Heike und ich. Ja. Steigen aus dem Auto und ich habe das Handy nicht mit, sondern nur mein GPS-Gerät. Dann mache ich das auf, lese den Text und du hast noch nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt, sondern steht alles drin. Richtig. Und dann kommst du zu diesem Luft, da musst du ja genau ja. Und wir haben das Ding abgesucht von oben bis unten. Und sind dann nach Hause gefahren, weil wir nichts gefunden haben. Und ich mache das scheiß Listing zu Hause aus. Da hat er dann Fragebogen als Bild unter den Text gehängt. Kommt natürlich auf dem Garmin nicht doll an. Und du hast noch nicht gemerkt, dass dir der Zettel fehlt, wenn du das nicht weißt. Ja, dann war es mir klar. Dann musste ich das zu Hause aussuchen, mussten wir nochmal hin. Der erste vom Cache war toll, aber der Einstieg war natürlich... Ja. Also das war sehr unglücklich. Und ja, dieser Österreicher hat er noch dazu. Ja. Der also, Final ist ja nun schon derbe. Ja. Ich, super fand ich das mit der Berechnungsformel, die du kriegen sollst, wenn du auf den Friedhof gehst. Also du hast ja die Koordinaten gekriegt, dann irgendwie auf dem Friedhof oder irgendwo sind die. Und dann musst du Chirp empfangen. Ne? Musst du dann Chirp einschalten, ne? Und dann, nur da kam nichts. Meine Freundin und ich, wir sind wie die Blöden da rumgelaufen. Das hatte ich gelesen. Und, Note, ja. Ja, und kam nichts. So, und dann, das haben auch andere, sind da auch wie die Beknackten rumgelaufen. Wir hatten keinen Empfang. Okay. Das Gute war, der Hint, der am Anfang drinne stand, ganz am Anfang stand ein Hint drinne, der war so gut, dass ich, bevor wir eigentlich schon angefangen haben, meine Freundin und ich, dass ich gesagt habe, pass mal auf, das da hinten gucken wir uns nachher mal genauer an. Das passt gut. So, und dann, wie gesagt, dann haben wir dann noch, trotz, obwohl wir die Formel jetzt nicht gekriegt haben, haben wir gesagt, oh gut, wir fangen jetzt an, mal das Ding zu machen, vielleicht tut sich nachher was. Und dann haben wir die ersten 3 Stationen gemacht und dann sind wir an der Stelle vorbeigekommen, wo ich meinte, das gucken wir uns mal genauer an. Ja, und Robin, die Katze, hatte ich den Feindel in der Hand. Und dann haben wir gesagt, oh gut, das können wir uns ja mal sparen. Ne? Und ja. Und daher hat der Owner dann geschrieben, ja, er hat immer einen super Chirp empfangen gehabt. Hat gut geklappt. Nämlich deswegen, weil er den Chirp in der Tasche hatte und mit sich rumgeschleppt hat. Ja, anscheinend den Zuleger hat er den in meiner Hosentasche gehabt. Hat gemessen. Hat gemessen, super. Und ist dann mit Chirp wieder weggegangen. Ja. Wow. Oh, schöne Nummer, ja, das war gut. Also ich fand die Verlegung seiner Listing-Koordinaten von diesem Mystery-Klasse Da hat er ja geschrieben, ich glaube, er hat wie so einen Brief an den Reviewer schreiben wollen, hat gar nicht gesehen vorher, dass er das ja nur öffentlich postet mit seinen korrigierten Koordinaten. Damit waren die Koordinaten noch rum. Und hat da reingeschrieben, den Cache haben jetzt der Zufälle mit den Listing-Koordinaten einfach so gefunden, deswegen verlege ich den einfach mal oder bitte den zu verlegen. Obwohl ich erstaunt war, dass die im Final wirklich viele gefunden haben. Der war schon cool gemacht. Ja, gut, der war gut gemacht. Aber wie gesagt, am Anfang war ein Hint drin, der war einfach zu gut. Der war einfach zu gut. Also ist der Hint rausgenommen worden? Den Hint hat er, glaube ich, geändert. Ist klar. Der ist geändert worden. Hast du den schon gemacht? Nee, das nicht, aber ist ja gut zu wissen. Ich habe mir, als ich diese E-Mail bekommen habe mit den Koordinatenveränderungen, habe ich natürlich auch erstmal die alten, die ja in dieser E-Mail noch gleich drin mit waren, natürlich auch erstmal beiseite gelegt. Also der Final ist schon abgebrüht gemacht und das muss man mögen. Also mein Ding ist dieses Roman-Cache nicht so. Also das geht jetzt nicht gegen den Cache, sondern das ist halt, mein Gott, das weiß man da in der Gegend, dass das da sein kann und dann ist das halt so. Aber das ist schon, den unauffällig zu machen, ist nicht ganz einfach. Sonntags wäre am besten, glaube ich. Ja, da ist so eine Ecke, da kannst du nur noch eine Woche hin. Das ist so wieder, da muss er abgebrüht sein. Ja, aber es ist aber Schule in der Nähe und alles Mögliche. Also ich denke mal, Sonntag ist am besten. Ja, stimmt. Also Schule ist Schulzeit auf gar keinen Fall. Ja, das ist richtig. Nee, das ist auch ein relativ neuer. Der hat doch diese drei. Also der Multi, der hat mir am besten gefallen. Der hat richtig Spaß gemacht. Tolle Gegend da oben. Eindeutige. Da haben ja einige auch wegen dem gemeckert. Ja, richtig. Genau, wegen den Peilungen und so. Das war auch kein Thema. Ja, wollte gerade sagen, wir hatten da auch keine Probleme. Also. Ich habe auch jedes Mal auf Null gesetzt. Allerdings. Ja. Ich habe nicht praktisch weiter gepeilt. Nee, richtig. Dann, genau. Ich habe dann genau auch auf Null da wieder einen neuen Punkt gesetzt. Ja, dann klappt das auch. War kein Thema. Hat alles gut gepasst. Ja, aber das Gemecker wird auch mehr, habe ich das Gefühl. Also, es wird schon so bei Kleinigkeiten gemeckert, wo früher echt keiner was gesagt hätte. Da war es ein bisschen dreckig. Ja, das war deine Geschichte mit deinem. Ja, oder da will ich auch nicht mal sagen, okay, dann soll sich aufregen. Irgendwo war ein T5er. Was war denn das? Achso, da ging der Deckel nicht auf. Da habe ich auch so gesagt, Moment, du machst ein T5er. Und willst du auf das Ding? Ja. Ja. Da beschwert man sich, dass der Deckel nicht aufgeht. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Der nächste Mensch hat dann, glaube ich, Frank, dass man den ja einfach mal weitermachen könnte. Ja, T5 bedeutet nichts anderes. Also irgendwie fand ich das so witzig, weil die beiden Loks kamen so hintereinander. Der erste, weil der Deckel so schlecht aufging, der nächste war dann nur eine Leiterbord. Ja, was wollt ihr denn dann? Also ich meine, der Ona hat sich bei mir noch sogar bedankt, weil ich da hatte ich so einen Lok zugeschrieben, wo ich sagte, du, macht euch doch mal einen Kopf, ist das wirklich noch normal, dass wir so früh meckern? Ich nehme mich da ja gar nicht aus. Also so ist es ja nicht. Man ist ja manchmal echt zu faul auch geworden. Also bei mir stelle ich das selber fest, dass ich zu leicht aufgebe. Okay. Oder einfach auch zu früh mal einen Telefonjoker ziehe. Das ist was ich mir echt im Moment wieder abgewöhne. Ja, schon. Also das passiert einfach manchmal schon. Da bin ich mal froh, wenn ich Spikemans dabei habe. Der gewöhnt mir das ab. Der will das nicht so schnell. Also bei manchen Sachen ist es so. So wie der jetzt in Winsen haben wir diesen tollen Cache Agent Smith, musstest du ja gemacht haben. Und der war ja wirklich super. Also du, super. Also er hat uns nicht ganz so begeistert wie manch anderer, weil es zu viel Technik ineinander war, glaube ich. Wir wissen nicht mal genau warum. Einfach toll, aber nicht so, dass er jetzt so als ganz groß Highlight hängen bleibt, sag ich mal. Ich kann das gar nicht sagen, warum. Das liegt nicht am Cache, um Gottes Willen. Okay. Sondern vielleicht einfach zu viel Technik ineinander, keine Ahnung. Also ich fand es, wie gesagt, großartig. Ich mag das, ne? Also diesen Einsatz von Technik. Und ja, er steht da schon drauf, muss ich ganz ehrlich aber sagen. Da hat auch, also erstmal haben wir schon gedacht, dass der nicht lange überlebt, dem so wie er da war, weil das ist einfach zu empfindlich zum Teil. Denk mal auch. Gerade diese Station 2. Ich habe was Ähnliches mal benutzt für eine Immobilie, die wir in der Nähe haben. Sowas wird dir innerhalb von 2 Wochen geklaut, das ist einfach so. Das sieht einer, tritt das um, ohne Sinn und Verstand, das war zu erwarten. Und dann beim Vorfinal, ich glaube, zu zweit oder zu dritt haben wir da reingehört und alle hatten nur das Falsche verstanden. Das heißt, wir standen an dem Final und wenn der nicht beim zweiten Mal richtig ist, dann wartest du erstmal 5 Minuten, bis du weitermachen darfst. Da vergeht dir dann nach dem dritten Mal 5 Minuten. Ja, klar. Gut war ja, dass die Owner ja wirklich, die sind ja wirklich toll. Also die hatten die Nummer da hinterlassen, dass man anrufen kann. Genau. Da stand ja an der Station auch offen dran und die waren toll, die waren bemüht und also die haben uns echt geholfen. Die haben wir noch unterwegs getroffen, wo wir an einer Station waren, weiß gar nicht, 5 oder 6 oder so, da kam die Ownerin plötzlich an. Und das war das, wo du mit der Klingel die Geschichte, das war es. Also sie fuhr uns vorbei, als wir da lagen. Achso, okay. Sie guckte noch und grüßte und ich stand. das jetzt? Das ist so, wenn so viele Jahre, hast du so viele Leute gesehen, dann fiel mir das ein. Ich habe die irgendwann mal hier, haben wir mal eine halbe Stunde oder was hier zusammengesessen bei diesem Event in Wiental, da wo da der Multi in der Wohnsiedlung. Ach, bei Gödicke mit der Zeit. Ja, genau, da haben wir die mal getroffen, Corona. Und dann kam mir das Gesicht kam mir leider wie bekannt vor, aber ich konnte die überhaupt nicht zuordnen. Also ich war auch da bei dem Event, aber ich konnte die überhaupt nicht einordnen, kein Stück. Nee, da waren die auch. Da sind die ganze Weile rumgelaufen. Ja. Okay. Da, sonst hätte ich die auch nicht gekannt. Aber die waren ja, die haben mir sofort geholfen, das war alles gar kein Thema. Ja, wir waren ein bisschen paddelig bei der Station, also mit dem Radioempfang. Mhm. Weil wir hatten zwar alle unsere Smartphones dabei, die alle Radioempfang haben, aber dafür brauchst du die Kopfhörer. Ansonsten hast du ja keinen Ja, Ganzen. Stimmt, hat Team Spike man auch reingestopft. Also keiner hatte das dabei, da standen wir dann auch wie blöd. Ne? Und ja, gut, okay. Aber zum Glück gibt es ja diese Ersatzcache, die da in der Nähe waren, also die kleinen Paddlinge. Ne? Aber den musst du auch unbedingt machen. Agent Smith heißt der? Nee, Agent Schmidt, die Zeit läuft ab. Also das war eigentlich schon... Agent Smith? Nee, Agent Schmidt heißt stimmt, mit Doppel-T, glaube ich, ne? Der wird genauso geschrieben wie ich. Ah, ne, das war, wie gesagt, meine Freundin hat mich angemeldet und dann so, was hast du mit Lura 97 zu tun? Ich so, wie, was? Ne? Ja, ne, du hast ja einen persönlichen Cash, ne? Ich habe den gar nicht auf meiner Liste gehabt, das Ding. Und ich denke, was ist das denn? Ne? Das der ist ja, der ist einfach... Ja, der ist super. Also wir dürfen ja nicht spoilern hier, dafür hören zu viele zu, aber der ist jede Station liebevoll und teilweise... Sowas Abgebrühtes habe ich im Leben noch nicht gesehen. Und ich garantiere dir, dass etliche Muggels Teile dieses Cache benutzt haben und nicht gemerkt haben, dass es so ist. Das ist unfassbar. Ja. Also so abgebrüht. Ich meine, als Geocacher siehst du die Station mal nicht für dich relativ schnell. Ja, das stimmt. Das ist so der Schwierigkeit. Ist ja auch gar nicht so hoch. Ist, glaube ich, D3. Das kann sein. Das ganz sein. Hoch ist der. Der ist eigentlich relativ viel eingestuft. Ja. Und wenn du als Geocacher kommst, siehst du die Station, aber du glaubst es schon nicht. Allein an der Art der Befestigung. Ja, genau. Also genau. Daran erkennst du ja, vor dem Friedhof gerade, da sah man das extrem. Aber dann musst du das noch lösen. Das ist das nächste Problem. Ja. Also das ist echt, das Ding müsst ihr gerade bei eurer Dienstagsgruppe oder so machen. Das Ding ist cool. Ja, macht Spaß. Und Final war einfach nur grandios, fand ich. Also. Ja. Das stimmt. Also ja, doch, das war wieder einer von den Großartigen. Was haben wir noch? Haben wir schon nichts mehr? Die meckern dann. Wir haben gerade mal eine Stunde. Oder? Der Teufel hat mir schon geschrieben, wir sind morgen 2 Stunden auf der Autobahn, aber bis morgen haben wir das sowieso nicht fertig. Oder? Muss man was anderes hören. Waren wir zu schnell oder erzählst du hier zu wenig? Was habe ich denn noch? Bist du immer noch FDF-Jäger? Nee, eigentlich nicht mehr. Das echt nicht? Nee, ernsthaft. Also das hat sich echt geändert. Früher bin ich wegen jedem Tradi, der rausgekommen ist, habe ich mich angeplündert und bin sofort los. Da gab es gar kein Halten mehr. Heute ist es eher so, es kommt ein Cache raus, ich gucke, der erste Satz, dies ist mein erster Cache. Hat sich schon erledigt. Ja. Hat sich bei mir schon erledigt. Früher wäre das kein Thema gewesen, wäre ich trotzdem los. Und jetzt, hab's mir gerade gemütlich. Also das ist schon mal ein Ausschlusskriterium. Und dann habe ich es mir gerade vom Fernseher gemütlich gemacht, will ich dann nochmal hoch. Mhm. Eher nicht, nee, bleib mal zu Hause. Also, wer hat das übernommen jetzt? Nur noch Frank, oder? Also Frank Messier, damit mal F. Messier als er. Also in Buxtehude scheinbar keiner so richtig. Ich hatte neulich tatsächlich einen Tradi, da stand das dann auch so drin, so, naja, wir haben uns jetzt dann auch mal versucht. Also so sinngemäß, das ist mein erster. Ja. Und ich bin dort 2 oder 3 Tage nach Veröffentlichung gewesen, da lag der halt auf meinem Weg und ich habe da kurz angehalten. Und erstaunlicherweise war ich der Zweite. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Bei euch ist ja in Buxtehude, die Ecke ist doch mehr so Ast und Wichtel eigentlich, die überall sind. Ja, eine Zeit lang war das ja auch so. Also ein Tradi maximal 15 Minuten, dann war das dann gelockt. Und das ist scheinbar auch vorbei gerade. Ja gut, die Schwemme ist aber auch, ne, wir sind ja tierisch, was da rauskommt neu. Das ist ja, geht auch kein Kuhab mehr. Also auch hier bei uns ist ja. Laufen wird neu, sie sind Fekwakon wieder an. Die mache ich irgendwann wieder so einen konzentrierten Schlag. Ja, ich habe dieses Jahr einige verpasst, also von Flakodel. Aber schon alleine, dass ich eben halt öfters in Hamburg war bei meiner Freundin. Das war merkwürdig. Jedes Mal, wenn ich in Hamburg war, plöng, plötzlich ein neuer Cache. Ja, 1 Kilometer entfernt, Flakodel. Oh, ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Und wie gesagt, da sind einige an mir vorbeigegangen auch. Ne? Also die dann auch schnell wieder eingestampft wurden. Da waren ja einige auch... Ja, habe ich gar nicht so... Also wie gesagt, die Mysteries kriege ich tatsächlich mit. Ja, also da waren einige, waren schnell wieder weg. Also die waren rubbel die Katz wieder weg. Bei einigen gab es irgendwie Stress. Ich weiß nicht wieso. Diese komische Martin-Geschichte da. Also ich habe da nur die Logs gelesen und okay. Also Stress ist gut. Ich meine, da verraten wir keine Geheimnisse. Also soweit kann man es ja sagen, der Stress ging einfach los. Die Geschichte geht um Martin Bormann, was halt schon jetzt nicht die klügste Wahl vielleicht ist, der dann von den Engländern umgebracht wird, was jetzt nicht ganz der Realität entspricht. Das haben einige sehr übel genommen, ich auch. Also der Teil habe ich noch gesagt, naja, ist doch auch egal, lass es. Aber an Station 3 gab es dann wohl ein Gerippe mit dem Hakenkreuzbinde, die durchgestrichen war. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen die Rechtsliteratur liest, dann ist das durchaus strafbar, auch wenn er durchgestrichen ist. So, und da waren dann richtig, eine richtig sauer, ich auch, ich habe gar nicht so viel geschrieben, ich habe einfach geschrieben, wenn ich das noch gefunden hätte, als ich da war, war das Ding nämlich weg. Und ich hatte dann gelockt, Mensch, du meckert doch nicht nur wegen dem Bohrmann, so schlimm ist das auch nicht. Und dann haben mir mal einige die Bilder geschickt für Hakenkreuzbinde. Ja? Und dann habe ich einfach nur gelockt, so froh sei, dass ich die nicht gefunden habe. Ja. Ich habe tatsächlich die Polizei gerufen im Wald. Ja. Also, sorry, aber weiß ich nicht, vielleicht falsche Erziehung oder der Schule zu viel von gehört, aber da kenne ich keinen Spaß. Das hat auch nichts im Cache zu suchen. Auch nicht durchgestrichen, in keinster Form. Und da gab es dann so ein Hin und Her. Und er war auch nicht wirklich davon überzeugt, dass das falsch ist, sondern er hat das eigentlich noch ein bisschen verteidigt. Ich beende den Cache jetzt mal, weil einige Überempfindliche das ja nicht gut finden. Und diese Überempfindlichen sind auch heute noch zum Teil stocksauer. Ja. Ja, das ist so. Also das war ein ganz, ganz heikles Ding. Deswegen hätten wir noch gerne das Gast gegeben. Aber hätte man das mal unterhalten. Ich halte ihn nicht für einen Rechten oder so, Gottes Willen. Also in keiner Form, das glaube ich gar nicht. Er ist militärisch angehaucht, weil er da halt sein Leben lang gearbeitet hat. Aber ich weiß es nicht, aber ich halte ihn nicht für einen Nazi oder um Gottes Willen. Bestimmt nicht. Aber das Ding im Cache, sowas. Ja, schon grenzwertig. Hat noch einer aus der Nähe von Buxtehude da auch noch in seinem Blog reichlich zugeschrieben. Und das selten dumpf, sorry, aber anders kann ich nicht sagen, selten dumm formuliert mit irgendwelchen, das Leiden des Regimes. Ja. Damit meinte er das Nazi-Regime. Er hat dort einige Schlagworte benutzt, die wohl bei manchen aktiven Linken regelmäßig gesucht werden. Und man hat ihm dort wohl auch schon einen persönlichen Kontakt angedroht, um das Netz zu umschreiben. Dann hat er das auch dicht gemacht, sein Blog da. Ne? Also, sorry, seitdem habe ich auch keinen Kontakt mit ihm, habe ich zu ihm gesagt, wir kennen uns nicht mehr. Also da hört bei mir der Spaß dann einfach auf. Also da, weiß ich nicht, ich weiß nicht, das ist, warum spart man sich das nicht einfach? Ja, gut, ja. Ja. Also sowohl den Martin Bormann muss man nicht als Opfer darstellen, das ist ein verurteilter Massenvermögen. Also, und man muss auch keine Hakenkreuzbinden benutzen, ob durchgestrichen oder nicht. Das kann man alles auch anders machen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, also gebe ich dir recht. Geschichte kann man auch anders darstellen. Ja, und da war halt also richtig Bewegung drin. Ja. Weil die Hälfte verteidigte das und die Hälfte fand es übel. Ja, da war Stimmung. Da hat er mir dann auch noch, was hat er mir dann geschrieben? Ich weiß gar nicht was. Ich hätte mich angeblich da mit Dragon und was zusammengetan. Und ja, also ich und Dragon sind bestimmt die besten Kumpels, das glaube ich auch. Ja, Dragon macht wohl keinen mehr von Flakudel, ne? Hat er, glaube ich, irgendwie angedroht. Und bei einem dieser Windkanter-Geschichte oder so, also die Steine von ihm liegen immer noch da. Also das war die Geschichte, wo du diese Steine versetzen musstest. Ne? Und die liegen immer noch da. Die habe ich da gefunden. Ja, habe sie aber auch liegen lassen. Also ich habe mit diesem Dragon nur kurzen Kontakt gehabt, wegen seinem Cash an der Bahn. Wo ich der Meinung bin, er hatte ja Tassen im Schrank. Sorry, aber an der Bahn? Auf dem Bahnschotter der befahrenen Metronomstrecke. Signal hießen die Dinger. Also so 3 Meter neben den Schienen? Wie weit war das? Du hast ja auch immer, ne? Nee, den habe ich nicht gemacht. Es war rechtzeitig abzusehen, dass es nicht dolle ist. Und ich lasse sie auch wirklich einfach liegen. Also das ist ja in Neukloster, ist die Bahnstrecke. Ja. Und dann hast du ja den Schotter und da oben fährt ja der Metronom. Der fährt ja mit 80 bis 100 vorbei. Ja, okay. Da musstest du auf den Schotter noch, um an dieses Signal zu kommen. Als Erwachsener ist das gar kein großes Problem. Also du musst schon ein bisschen aufpassen. Wenn da der Metronom kommt, der haut dich da oben. Ja, klar. Aber da liegt man kein Cash. Nee, nicht wirklich. Aber fällt das den Reviewern nicht auf? Manchmal, du musst einen bestimmten Abstand halten. Nee, der Abstand ist vorbei. Also das ist nicht mehr so problematisch. Okay. Aber Pixel hat dann, glaube ich, auch DNF gelockt, ne? Der Pixel war das. Der hat sein Nils-Archiv gelockt. Und ja, genau. Ja. Damit war dann auch sofort weg. War ja auch richtig unter den Umständen. Die Reviewer kannst du ja gar nicht mehr so richtig sehen. Vorher hieß es ja wirklich, du musst so und so viel Abstand zu den Bahnschienen halten. Das wurde eisern durchgezogen. Gut, da gab es dann halt auch keinen Stress. Gut, dann gibt es natürlich viele Örtlichkeiten. Ich sage mal, natürlich kannst du an der Eisenbahnbrücke von unten hochklettern. Wenn du der Bahn nicht zu nahe kommst, ist alles gut. Da hat man viele andere jetzt freigeben können, weil diese Regel aufgehoben wurde für Deutschland. Okay. Wenn man denn den Cache legal erreichen kann, ohne eben auf diese Bahnen schienen zu müssen oder eben zu nah ran zu müssen. Und das ist da eben nicht mehr in Ordnung gewesen. Das war nicht normal. Das Gemeine ist dann natürlich auch dieser Metronom, der hier fährt, der ist unglaublich leise. Also wenn ein Güterzug vorbeirauscht oder die S-Bahn vorbeirauscht, das Ding macht so lange vorher Lärm, da kannst du mit dem Rücken zum Zug auf den Schienen stehen. Das hörst du so rechtzeitig, dass du in aller Ruhe noch runtergehen kannst. Wenn ein Metronom kommt, nicht. Opa. Ja. Und da ist dann wirklich der Spaß vorbei, weil den hörst du nicht mehr rechtzeitig. Ja. Ich weiß auch nicht, was da war. Irgendwo hat er auch nochmal so losgepöbelt. Und dann hat er hier bei mir diesen, wo sie sich alle wegen zu dreckig, da hat er einen Not geschrieben. Hätte er gar nicht gesucht. Und ich habe das Ding gelöscht. Kam auch sofort erstmal eine Pöbel-Mail. Ich schrieb nicht immer zu meinem Jungen, du kannst da gerne DNF loggen. Da kannst du auch reinschreiben, dass du den Cache scheiße findest. Oder du hast ihn gefunden und kannst ihn scheiße finden. Aber eine Note kannst du in irgendeinem Forum posten. Das ist kein Forum, fertig. Da krieg ich noch mal, ja, gerade du, der ja solche Logs schreibt. Ich weiß gar nicht, was er meinte, aber ich hätte also ganz böse Logs geschrieben. Ich müsste die Kritik ja gerade abkönnen. Also der Typ, den finde ich auch sehr merkwürdig. Seine Frau hat eine Weile gemeldet, aber da war auch irgendwie nicht viel zu erreichen. Ich lasse gar keinen Cache aus, weil ich die Caches auch trenne von den Personen. Also interessiert mich, wer die versteckt hat. Das ist ein Cache, oder kann ich den machen? So, da muss man sich nicht lieb haben. Und bei den Logs, was soll ich mich jetzt mit denen streiten? Bei Flakul mache ich meinen Standardsatz rein und dann ist das nichts Schlimmes, nichts Beleidigendes. Und dann ist das Thema durch. Also da schreibe ich nichts mehr rein, weil ich weiß, dann fängt das nur wieder hin und her an. Und wozu? Okay. Ja. Die Zeiten sind doch vorbei, dass ich mir den Logs noch aufrege. Ja, wohl ab und zu. Ab und zu keine ja das. Bei manchen Caches frage ich mich aber, warum habt ihr den gelegt? Keine Aussicht, scheiß Location, scheiß Versteck, scheiß Dose. Ja. Am besten so eine Blechdose, so von der Keksdose, wo oben das Wasser schon reinläuft. Super. Und dann noch eine Plastiktüte irgendwie. Zwei. Ja. Das ist wichtig, zwei Plastiktüten übereinander, genau. Ja, da war halt noch Platz, dann kann man doch einen Cache hinlegen. Ja, aber dieses mit den zwei Plastiktüten, das ist auch was ich. Da geht echt was mir vorbei, wenn man auf diesen Ideen kommen kann. Wenn man Pilze züchten will, dann ist das optimal. Ja. Ich finde, da hat sich auch viel geändert beim Cachen. Also, ich mag immer noch große Dosen, aber früher hieß es immer, da ist nur Tinnif drin, nur Ü-Ei-Sachen. Also, ich fand die Ü-Ei-Sachen gar nicht so schlimm. Weil für Kinder ist das doch okay, was soll denn? Richtig. Ja, ne? Ja, aber heute ist ja gar nichts mehr drin. In den meisten Dosen. Ja. Oder wenn dann wirklich so Gammelzeug, so nasses irgendwas, was du nicht mal genau identifizieren kannst, ob das lebt oder nicht. Und, ja, letztens auch in einem Cache habe ich Süßigkeiten gefunden, halt gleich raus und ne, also ja, klar, entsorgt. Ja. Ich denke, was soll der Quatsch? Ja, ne? Das ist auch absurd. Also, ja. Süßigkeiten. Ja. Vor allem, wer ist die denn? Ja, der Hammer ist, das ist in der Nähe vom Stadtpark irgendwie gewesen, das Ding. Und der Cache ist gleich in der Nähe von Rattenfallen aufgestellt. Also, ne? Da habe ich auch gedacht, super, ne? Ja, lockt die Dinger noch an, ne? Ja, also das. Also, Mann, mal ein bisschen nachdenken, ne? Aber echt so verstehe ich es auch. Also, da geht's. Also, ich meine, auch Damenbinden finde ich sehr eigenwillig. Ich glaube irgendwie nicht, dass die benutzt werden. Ne? Ja, oder mehrere Tüten um eine Lock-and-Lock-Dose. Also andere Leute packen so eine Lock-and-Lock-Dose dorthin, wo sie zweimal am Tag von der Flut erwischt wird und alles ist gut. Mhm. Und andere packen so eine Lock-and-Lock-Dose in den Wald und wickeln fünf Tüten drum. Ja, dann ist genauso feucht, ja. Ja, ich glaube, so kriegt man dann doch Feuchtigkeit in die Lock-and-Lock-Dose. Tüten ist mir auch immer wieder in der Tüte. Ja, Cache wird komisch. Was jetzt? So, wir haben uns eine Viertelstunde. Das reicht mit der neuen Technik hier. Wir müssen mal gucken, wie ich das, ob das vernünftige Akustik hat. Ach, ich muss hier noch deine Münze überreichen. Du musst auch noch eine kriegen, die habe ich auch noch drin. Für jeden Gast haben wir auch eine. Boah, super. Noch nicht aktiviert. Also keine gebrauchte, wir haben neue. Von Sepp, muss ich jetzt keine Werbung machen. Von Sepp und Bert, das mache ich jetzt ausnahmsweise mal, weil die jetzt gerade geheiratet haben, machen wir mal Werbung für sie. Ja, cool. Das Ding hat der Pack hängt da jetzt in Amerika rum. Machen den Iridium Trail. Ja, kaum habe ich diese Coins da gekauft bei Ihnen. Das ist jetzt in Amerika geflogen. Siehst du, was die verdienen daran? Nicht schlecht. Ja, schönen Dank. So, gerne. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss hier, ne? Ja. Los, sag Tschüss. Tschüss. Und Tschüss.